Die Wüstenaraber sind mehr ungläubig und heuchlerischer, und es passt eher zu ihnen, dass sie die Grenzen dessen, was Allah auf seinen Gesandten als Offenbarung herabgesandt hat, nicht kennen. Und Allah ist allwissend und allweise.